Wir sind seit gestern Abend dran und üben uns in der großen alten Tradition der Achtsamkeitsschulung. Und ich wollte gerne zwei, drei Sachen ausführen heute Abend, die etwas den Hintergrund dieser Tradition vielleicht in den Lichtkreis bringen. Die Tradition, aus der die ganze Achtsamkeitsschulung oder Geistesschulung, wie sie dort heißt, kommt, ist ausgezogen, einen Missstand zu beheben, einen existenziellen Missstand. Und dieser existenzielle Missstand heißt im Jargon dieser Tradition Dukkha. Dieses Wort wird in einer tragischen Verkürzung hier im Westen meistens mit Leiden übersetzt und bedeutet sehr viel mehr als das, was wir gemeinhin unter Leiden verstehen. Der Begriff, der im alten indischen Dialekt des Pali, setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Die eine ist du, das heißt unangenehm, unglücklich und dreckig. Und die andere bedeutet ka, wie heißt, bedeutet Raum. Das ist eine sehr unspezifische ist ein sehr unspezifischer Begriff. Eine Anwendung, die wir kennen dafür, ist, dass sie den Raum bezeichnet, in die Achse eines Karrens in die Nabe geht. Das ist die Höhlung oder die Öffnung in der Nabe, die die Achse eines Karrens aufnimmt. Die Metapher für diesen Raum ist, wie ihr euch vorstellt, es ist eng, es ist dreckig und es dreht sich rum und rum und rum. Und diejenigen von euch, die mit den anderen Begrifflichkeiten aus der buddhistischen Lehre vertraut sind, werden unweigerlich an die Übersetzung des Begriffes von Samsara denken, das Kreisen, ja, dieses Zirkeln, in sich kreisen. Also dieser existenzielle Missstand, genannt Dukkha, ist das, was euch jetzt gerade in diesem Augenblick, an dem ich vermute, dass die wenigsten von euch ein großes Leiden, als ein großes Leiden benennen würden, diese Qualität von Dukkha ist das, was euch jetzt gerade davon trennt. Gänzlich glücklich, gänzlich frei und ekstatisch zufrieden zu sein. Ja, das ist die Differenz zwischen dem, wie es jetzt ist und dem, wie ihr wisst, dass es für euch möglich wäre. Wie ihr ahnt, vielmehr. Der deutsche Begriff Leiden ist, wie ihr unschwer seht, etwas kürzer in seiner Bedeutung. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das, wofür diese Achtsamkeitsübung konzipiert wurde, etwas zu erhellen und zu erlösen sucht, das von ungleich größerer Tragweite ist, als das, was wir normalerweise als Schmerz oder Leid oder Leiden benennen. Es spricht vielmehr ein fundamentales Ungenügen an, das unsere gesamte Erfahrung durchzieht. Es ist das zarteste Ungenügen, die subtilste Unzulänglichkeit bis runter zu gnadenloser Agonie. Das ganze Spektrum davon ist das, was der Buddha mit Dukkha bezeichnet. Und dieses Dukkha ist eine Grundqualität aller bedingter Erfahrung. Alles, was auf Bedingungen fußt, auf Voraussetzungen, auf Phänomenen, die wiederum andere Phänomene zur Grundlage haben, sind behaftet mit einer Qualität des Ungenügens. Dieses Ungenügen kann aus einer Reihe von Umständen kommen. Ganz konkret daran kann es daher rühren, dass wir alt werden, dass wir krank werden, dass wir sterben, dass diese Körper hinfällig sind. Diese Dukkha kann daher rühren, dass wir uns von Dingen zu viel versprechen. Eine fantastische Möglichkeit, uns Dukkha ins Haus zu laden, ist, dass wir uns von Dingen Sachen erwarten, die diese Dinge nie halten können. Es scheint in der Natur von menschliche Erfahrung zu liegen, dass wir nicht eigentlich Dinge suchen, sondern wir suchen Zustände. Wir wollen nicht das Auto, wir wollen die Unabhängigkeit, die Mobilität, die Freiheit, die was auch immer das bedeutet für uns. Aber wir wollen, niemand will 1,5 Tonnen Blech, für die er Steuern bezahlt, die stinken und Platz brauchen. Ja, wir wollen etwas, das wir uns davon versprechen. Und was wir uns davon versprechen, ist ein Zustand, ist nicht ein Ding. Wir können so durch unsere gesamten Sehnsüchte hindurchgehen und werden finden, dass diese Sehnsüchte im Wesentlichen sich auf Zustände nicht beschränken, aber beziehen. Und diese Zustände, für die haben wir Symbole. Ja, wir wollen nicht allein sein, also haben wir das Symbol eines Lebensgefährten dafür oder einer Lebensgefährtin oder einer Gemeinschaft oder einer Form von Zugehörigkeit. Wir haben eine ganze Reihe von Symbolen, die wir quasi als Stellvertreter für die ersehnten Zustände positioniert haben, und für die Erlangung dieser Symbole strengen wir uns an und nicht wenig. Nun, die Tücke des Objektes liegt darin, dass die Symbole nicht notwendigerweise die Zustände mit sich bringen. Zum einen kann es sein, dass unsere Einschätzung eine inkorrekte war und das Symbol nicht wirklich, wenn einmal erlangt, das liefert, was wir uns davon versprochen haben. Es kann sein, dass während wir es erlangen, es durchaus fähig wäre, uns etwas an Befriedigung zu gewähren, aber wir sind im Prozess, es zu erlangen, andere geworden und können es nicht mehr brauchen oder langweilen uns damit oder finden es kindisch. Oder wir werden einfach zu alt dafür. Selbst wenn wir genau das kriegen, was wir wollen, und wenn es uns durchaus Erfüllung zu gewähren vermag, dann haben wir ein Problem, das ist, dass die Erfüllung abnimmt mit einer Gratifikation. Geht sehr schnell einmal die Abnahme unserer Genussfähigkeit zurück. Irgendwie bringt das 15. Erdbeertörtchen einfach nicht mehr dasselbe wie die ersten drei. Ja, es ist einfach so, dass unsere Resonanzfähigkeit mit einer durchaus befriedigenden Erfahrung abnimmt. Ja? Der Befriedigungsgehalt scheint abzusacken nach einer Weile. Oder aber es ist genauso, wie wir es uns wünschen, und es erfüllt tatsächlich, und wir kriegen Angst, dass es aufhören könnte, dass ihm etwas passieren könnte, dass es teurer wird oder seltener. Oder also es ist in jeder Form von Glück, die auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse oder unserer Sinne zurückgeht, inhärent, dass wir Gefahren laufen, dass uns etwas an Ungenügen beigemischt ist in diesem Prozess. Diese Formen des Ungenügens zu sondern nach freiwilligen und nach, sagen wir einmal, Formen, die wir nicht loswerden können, ist die ganze Achtsamkeitsschulung ausgezogen. Es ist nicht möglich, dass wir nicht altern, es ist nicht möglich, dass wir nicht krank werden, und es ist nicht möglich, dass wir nicht sterben. Die Gegebenheiten, nachdem wir einmal geboren worden sind, und ich vermute, dass alle von euch geboren worden seid, sind so, dass die impliziten Bedingungen für das Altwerden, das Sterben und das gelegentliche Krankwerden einfach inhärent sind. Da haben wir nicht sehr viel Wahl, aber wir haben sehr viel Auswahl in der Möglichkeit, wie wir mit diesen Unvermeidlichkeiten umgehen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Schmerz ist unvermeidlich, aber Leiden ist freiwillig. Ja, es kann sein, dass wir uns aus diesem Prozess, dem wir unterworfen sind, ein Prozess, der sich Leben nennt und in einem buddhistischen Verständnis bedeutet Leben, ist Leben nicht das Gegenteil von Tod oder von Sterben, sondern Leben ist beides, ist das Gegenteil. Die Gegenteile da drin sind Geburt und Sterben oder Auftauchen und Verschwinden, oder Anfangen und Aufhören oder Zusammenballung und Zersetzung, wie auch immer ihr das fassen wollt. Dieses beides nennt sich Leben, und da sind wir offensichtlich eingeschifft in diesem Prozess hier. Das ist die Befindlichkeit, in der wir uns vorfinden, und in dieser Befindlichkeit gibt es Aspekte, mit denen wir uns auszusöhnen haben. Das ist der große Akt, den Achtsamkeitsschulung uns bewerkstelligen hilft. Das ist die Aussöhnung mit den existenziellen Gegebenheiten von Vergänglichkeit, von Ungenügen oder Hinfälligkeit, mit den Gegebenheiten, dass wir nirgendwo in dem, was wir erfahren, denken, vorstellen, uns sinnlich aneignen können, eine beständige und überdauernde Form von Identität finden. Es hat mit den Gegebenheiten von Verantwortung zu tun und den Umständen, dass wir wählen müssen, obwohl wir nicht wirklich alles verstehen und ergo Fehler und Schnitzer machen werden und schließlich dafür zur Verantwortung gezogen werden. All diese Dinge sind unvermeidlich. Wie wir mit diesen Unvermeidlichkeiten uns herumschlagen, in welcher Art und Weise wir das tun, kann unser Leiden, unser Dukkha beträchtlich steigern oder mindern. Die Achtsamkeitsschulung ist eine der glaubwürdigsten Strategien, die Minderung dieses existenziellen Dukkhas zu bewerkstelligen. Der Buddha geht so vor, dass er vier, sagen wir einmal, Thesen etabliert. Und in diesen Thesen, in der ersten diesen Thesen stellt er fest, dass es eine solche Form von Unzulänglichkeit, eine Form von inhärentem Ungenügen gibt. Dieses als bloßer Umstand, das bloße Vorhandensein dieser Qualität in allem Erleben, in aller unserer Erfahrung, dieses Beigemischtsein von Hinfälligkeit in allem, was uns erfahrbar ist, ist seine erste These. In der religiösen Sprache seiner Tradition sind das nicht Thesen, sondern es sind edle Wahrheiten. Aber für Menschen, die diese Lehre von außen begegnen, stellen wir die einmal als Thesen dar. Und er fragt damit diese These, gibt es das in unserem Leben? Stellt sich das in deinem Leben dar? Gibt es etwas in deinem Leben, was schmerzt? Bist du vertraut mit der Erfahrung von Kummer, Frustration, Enttäuschung, Schmerz, Verzweiflung, Ungewissheit? Sind diese Dinge vorhanden? Wenn ja, gibt es Korrelationen? Kannst du Bezüge herstellen zu der Intensität von Leiden und anderen Sachen? Da stellt eine zweite These auf, und die besagt, ja, es gibt eine direkte Korrelation zwischen dem Maß an erfahrenem Leid und meiner Investition in Formen des Begehrens. Jetzt kleine Abschweifung zum Thema Begehren. Auch hier eine Erweiterung dieses Begriffes ist notwendig. Das, was wir mit Begehren oder Verlangen übersetzen, ist ein Wort, das bedeutet schlicht Durst in der Sprache des Buddha, Tanha oder Trishna. Und dieser Durst ist dreifach. Er ist nicht einfach, was wir Lust nennen würden oder was wir Verlangen oder Gier nennen würden. Das ist dort mit drin. Die erste Form von Begehren richtet sich auf Gegenstände unseres sinnlichen Erfahrens. Erinnert euch bitte an den sechsten Sinn. Während die fünf äußeren Sinne und ihre Gegenstände überschaubar und plausibel sind, alles, was wir riechen, schmecken, hören, tasten, sehen können, fünf äußeren Sinne. Und schließlich der sechste Sinn, alles, was unser Verstand an Bildern, an Begriffen, an Vorstellungen hervorzubringen vermag. Auch diese Dinge sind Gegenstände unserer Sinnessphäre, auch diese Dinge sind Gegenstände unseres Begehrens. Also ob ihr jetzt, während euch niemand beobachtet, den letzten Rest von heute Abend Nachttisch wegputzen werdet, wenn alle anderen schon schlafen, oder ob euch danach ist, Shakespeares 121. Sonett doch noch von shakespearischem Englisch ins sagen wir, klassisches Griechisch zu übersetzen oder sowas. Das ist auch eine Form des Begehrens, während die anderen schlafen. Ja? Damit nur das, die Bandbreite von Gegenständen, von sinnlichem Begehren klar ist. Das ist die erste Form dessen, was der Buddha mit Begehren bezeichnet. Alles, was wir mit unseren Sinnen und mit unserem Verstand erleben können, ist potenziell Gegenstand unserer Sehnsucht, unseres Wunsches, unseres Anhaftens oder unseres Verlangens. Die zweite Form von Begehren, oft unterschlagen, ist ein Begehren, das richtet sich auf Abstrakta, es richtet sich auf Dinge wie Liebe oder Macht oder Einflussnahme oder Anerkennung oder solche Sachen. Dinge, die nicht unmittelbare Sinnesqualitäten sind, aber die uns sehr erstrebenswert erscheinen können. Es ist dieses, was Menschen durchaus zu großen Anstrengungen motiviert, zu erlangen. Ruhm, Einflussnahme, die Anerkennung, die Zuneigung, solche Sachen. Der Buddha nennt diese Qualitäten, das ist eine Form des Begehrens, die richtet sich nach Werden. Ja, der wörtliche Begriff ist Werden, dass etwas, was jetzt ist, anders wird. Ja, dass ich jetzt einer werde, der berühmter wird, reicher wird. Diese Qualitäten sind sehr beflügelnd, sie motivieren vieles unseres Handelns. Die dritte Sorte von Begehren, auch die wird oft unterschlagen, ist eigentlich ein Gegenteil der zweiten. Sie bedeutet, dass etwas aufhört, etwas, was schon da ist, dass das bitte doch aufhöre, dass das sich auflöst, dass das innehält, dass es sich vielleicht zersetzt oder dass es der Vernichtung anheimfällt. Zum Beispiel, ich möchte, dass ich nicht mehr ärgerlich bin. Oder ich möchte jemand sein, der nicht mehr so willensorientiert ist. Oder ja, es ist, dass wir uns wünschen, dass etwas anders wird. Etwas, das bereits hier ist, missfällt uns. Und in diesem Missfallen sind wir versucht, es aufzulösen, es wegzuhaben, es möglicherweise zu vernichten oder an ein Ende zu bringen. In den extremeren Formen ist es einfach die Freude am Wegschmeißen. Ein ganz konkretistisches kleines Beispiel ist die sinnliche Befriedigung, die wir erfahren, wenn wir den letzten Rest einer Zahnpastatube ausquetschen und es genießen, dieses leere, nutzlose Ding wegzuschmeißen, aus der Sicht zu schaffen. Ja? Das sind so die etwas harmloseren Beispiele. Die Form von Begehren, die sich auf das Entwerden richtet, so der Originalton, hat durchaus sehr ungesunde Züge. Es ist durchaus möglich, dass wir in dieser Form zu Selbstbestrafungen neigen oder dass wir uns Bedürfnisse abschlagen oder gar nicht erst eingestehen und damit eine Form der Züchtigung betreiben. Zu Zeiten des Buddha gab es große religiöse Bewegungen, die sehr viel Wert auf Askese und Selbstqual gelegt haben. Und er hat einen mittleren Weg beschritten zwischen der Hingabe an die Sinnenerfahrung und die Genüsse der Sinnenerfahrung und die Hingabe an die Askese und die Selbstqual. Heute scheinen diese Alternativen nicht mehr wirklich zu bestehen. Ich weiß von keiner religiösen Bewegung, die allzu großen Wert auf Selbstqual und Askese legt. Das nicht heißt, dass diese Neigungen verschwunden sind. Ich persönlich bin der Auffassung, dass diese Neigungen zu Askese und Selbstqual lediglich von der religiösen Sphäre in die Privatime abgerutscht sind und ein paar unserer Selbstzüchtigungen und Selbstbestrafungstechniken, die wir aus der Psychologie bestens kennen, sind einfach nicht mehr religiös verbrämt, aber durchaus noch psychologisch vorhanden in Ansätzen. Der Buddha hat das noch in kollektiver Weise angetroffen und seine Pfad des mittleren Vorgehens dargelegt, der eben aus diesen vier Wahrheiten besteht. Und die nicht den lauwarmen Kompromiss zwischen Hingabe an die Sinnengenüsse und die Askese gepredigt, wie man das vielleicht verstehen könnte, als den mittleren Pfad, als eine so kompromissverschleimte Route irgendwo zwischen Entschiedenheit und gutem Willen. Das ist eine rasiermesserscharfe Kante zwischen den Neigungen des Geistes, sich Dinge zuzuwenden und sie an sich zu nehmen, und den Neigungen des Geistes, sie wegzuschieben und sie von sich zu weisen. Ganz fundamentale Bewegungen des Geistes, die nicht nur ausgewachsene Primaten haben, aber wenn ihr ein paar Aminosäuren zusammenhängt, dann wird dieses Lebewesen bereits Tendenzen von Irritation, nennen wir es mal so, demonstrieren, wird sich auf Dinge zubewegen, wenn ihm das gefällt oder behagt oder bekommt, und wird sich wegbewegen von Dingen, wenn ihm das schlecht bekommt. Ja. Und diese Neigung bleibt in unserem Geist als eine Grundtendenz vorhanden. Wir verwenden unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die uns schmeicheln, die uns behagen, die uns interessieren, die uns Lust versprechen. Wir nehmen unsere Aufmerksamkeit weg von Dingen, die das Gegenteil tun. Unsere Aufmerksamkeit oder unser Gewahrsein ist in keiner Weise unvoreingenommen. Es ist im Gegenteil eine sehr voreingenommene Form der Achtsamkeit, die sehr viel verfügbarer ist für Dinge, die uns schmeicheln. Das ist etwas, was wir versuchen in Meditationsübungen zu entkuppeln. Wir sagen, wir sind achtsam nicht, weil es uns passt, oder wir sind achtsam, damit es nicht weh tut, sondern wir sagen, wir sind achtsam, weil es stattfindet jetzt. Das ist ein radikaler Schritt, das ist eine radikale Abweichung von unserer Grundkonditionierung, und es ist nicht zu unterschätzen, wie radikal ein solcher Akt ist. Lass mich zurückkehren zu den anderen Wahrheiten. Wir waren bei der zweiten. Der Buddha etabliert also einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an erfahrenem Ungenügen, an erfahrener Unzulänglichkeit in unserem Leben und der Menge oder der Affirmation, die Begehren in diesen drei Spielarten in unserem Leben erfährt. Die dritte der Wahrheiten ist eine Art Prognose, die besagt, dass es möglich ist, diesen Kausalzusammenhang aufzuheben. Es ist möglich, diese Leidenskomponente zu mindern und aufzuheben. Die vierte der Wahrheiten folgt mit einer praktischen Anleitung oder einer praktischen Darlegung von Entfaltungsmöglichkeiten für heilsame Geistes- und Gemütszustände, die uns erlauben, die Zusammenhänge, die die Grundlage bilden von Verlangen, Anhaftung und erfahrenem Leid, aufzuschlüsseln, zu entwirren und uns aus dieser Verstrickung von Leiden und einer Abwehrreaktion dagegen zu befreien. Wenn ihr so wollt, könnte man diese vier Wahrheiten, und das ist in der Tat so, der Buddha hat den Schritt, diesen vier Schritt der Wahrheiten übernommen. Man findet den in den Texten, medizinischen Texten, als die Schritte eines Arztes, und in der Tat, wenn die von euch, die vertraut sind mit der buddhistischen Tradition, mit dem Bild des Buddha als Heilers, immer wieder quer durch die Jahrhunderte sich vertraut gemacht haben. Der Heiler mit dem Balsam für die Übel der Welt bei Sanjaguru, und dann später der Heiler, der den Menschen das bringt, was sie eben zum Heil führt. Später der Medizinbuddha bei den Tibetern, das geht quer durch die Traditionen. Der Buddha taucht auf in dieser Funktion als großer Therapeut, wenn ihr so wollt. Und dieser Therapeut, wenn er ein guter Therapeut ist, dann muss er auch ein Diagnostiker sein. Und er stellt eine Anamnese, er fragt, ja, was ist denn, was tut denn weh? Oder tut es denn überhaupt weh? Und damit kommen wir auf die erste der Wahrheiten. Ja, die Frage nach dem Symptom. Und dieses Symptom ist Leiden, ist das Ungenügen, ist der Schmerz, ist die Enttäuschung, die in Dingen innewohnt. Oder das, wie heißt es bei den Römern, die Tränen, die den Dingen innewohnen. Und mit der Diagnose, dass ja, dass es weh tut, oder mit der Anamnese, die das, diese Symptome erklärt, befinden wir natürlich eine Frage nach dem Grund oder nach der Herkunft dieser Symptome. Und wir finden heraus, ob das sich um einen Unfall handelt oder um eine Krankheit. Ist es etwas, das auf Ernährung oder Klima zurückgeht oder schlechten Gebrauch des Körpers? In einer dritten Wahrheit, nachdem die Diagnose gestellt ist, stellt der Buddha eine Prognose, ob es denn eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Ja, manchmal muss man einfach nichts tun und warten und es wird gut. Ich glaube nicht, dass man je einen Schnupfen kuriert hat. Man wartet einfach, bis es aufhört. Im Grunde glaube ich immer noch, keinen Schnupfen wirklich kurieren kann, außer ein paar Symptomen beilegen. Bei anderen Dingen geht es schief, da hilft alles Pflegen nicht. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, Aesculapius hat einen Deal, glaube ich, mit dem Tod. Und wenn der Tod am Fußende steht, dann darf er heilen. Und wenn er nicht am Kopfende steht, darf er nicht heilen. Wenn ich mich richtig entsinne. Manchmal gibt es keine gute Prognose. Ja. Im Falle der Aussage des Buddha zu unserer Leidensanfälligkeit sind die Prognosen nicht schlecht. Es ist eine langfristige Erkrankung, aber die Heilungschancen sind gegeben. Und dann der vierte Schritt, die vierte Wahrheit, ist quasi die Therapie. Ja, wenn euer Arzt ein guter Arzt ist, dann wird er euch nicht nur sagen, woran ihr leidet, sondern er wird euch auch helfen, dieses Leiden in einer tatkräftigen Weise beizulegen. Einer dieser Schritte des achtfachen Pfades, der diese vierte Wahrheit ausmacht und die Therapie darstellt, ist eine Qualität, die nennt sich Sammasati, ja, vollkommene Achtsamkeit oder vollkommenes Gewahrsein. Die Ausbildung eines solchen ist auch der explizite Inhalt, glaube ich, von Mindfulness-Based Stress Reduction, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit seid ihr irgendwo eingebunden in das große Programm der Leidensminderung. Die konkrete Form der Ausbildung einer solchen vollkommenen Achtsamkeit vollzieht sich in ein paar Etappen. Und ich möchte euch etwas dazu sagen heute Abend, weil die ist ganz von pragmatischem Interesse für das, was wir machen. Der Buddha spricht in mehreren Texten und eine der vielleicht durchschlagendsten Anweisungen zur Meditationsübung von vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wie sich das gehört für die buddhistische Tradition, wird schon über den Begriff dieser Grundlagen gehakelt. Man ist sich nicht ganz einig, ob das Wort dafür als Grundlage auszulegen ist oder ob das Wort dafür, man kann das Komposit etwas anders auflösen. Und dann hat man nicht eine Grundlage, sondern man hat den Akt der Errichtung, ja, als der Achtsamkeit. Und so ja, heißt es auf die eine Weise eben Grundlage, und damit meint es den Bereich. Auf die andere Weise meint es Upadana, das ist die Etablierung von Achtsamkeit. Nicht die Grundlage davon, sondern wie man das macht. Beide sind legitime Auslegungen dieses Begriffes und beide sind durchaus nützlich, wenn man sich das, man kann sich auf beides was reimen. Was er damit meint ist, dass wir in vier, und das sind grobe Bereiche, in vier Bereichen unseres Erlebens unsere Achtsamkeit schulen können. Ihr erinnert euch, Achtsamkeit ist einerseits eine Grundfunktion des Geistes. Wenn wir die nicht haben, sind wir voll psychotisch. Auf der anderen Seite ist Sati eine Tugend, es ist etwas, das wir ausbilden können, es ist etwas, das wir entfalten und schulen können. Wenn der Buddha übrigens von Meditation spricht, sagt er nicht Meditation, sondern er sagt Kultur, Entfaltung, Ausbildung. Und das ist sehr viel mehr als nur auf einem Kissen sitzen und versuchen nicht zu denken. Das gehört dazu, aber es ist sehr viel mehr Deshalb ist der eigentlich treffende Ausdruck für das, was der Buddha mit Meditation meint, ist Geistesschulung. Es ist die Ausbildung von glückstauglichen Qualitäten unseres Herzens und unseres Geistes. Und zu einer solchen Ausbildung hat er vier verschiedene Formen von Achtsamkeit empfohlen oder die Achtsamkeit in vier verschiedenen Bereichen. Jetzt stellt euch vor, wir haben ein Ereignis in unserem Erleben. Und diese vier Achtsamkeitsformen stellen quasi Wahrnehmungspositionen dar. Ja, es sind Blickwinkel, unter denen wir unsere Erfahrung ins Gewahrsein nehmen. Ja, stellt euch vor, da taucht etwas auf. Ein Gedanke, ein Geschmack, ein Geruch, ein Bild. Und das wird von uns wahrgenommen. Jetzt, der erste dieser Bereiche von Achtsamkeit ist der körperliche Bereich. Das ist, was uns schon beschäftigt seit gestern Abend. Das ist die Achtsamkeit, die wir spezifisch in den Körperaspekt unseres Erlebens richten. Oder die wir an den Körperaspekt gewähren, wenn euch das lieber ist. Dazu gehört ganz konkret Atmungsachtsamkeit. Atmung ist ein Teil unserer Körperfunktionen, gehört in den Bereich von Kayanupassana, von Körperachtsamkeit. Die Empfindungen des Körpers, seine Haltung gehört da rein. Es gehört rein, dass wir uns geistesgegenwärtig bewegen, wissend um, was unsere Glieder tun und so. Das sind alles Aspekte von Körperachtsamkeit. Die nächste Grundlage von Achtsamkeit ist etwas, was der Buddha Vedana nennt, und für das gibt es keine gute Übersetzung. Und trotzdem wir kein gutes Wort dafür haben, ist es ganz leicht zu bestimmen, was das ist. Das ist verblüffend, ja. Das sind Dinge, die wir ganz genau kennen und zugleich nicht wissen, wie wir dem sagen sollen. Eingebürgert hat sich dummerweise der Begriff Gefühl, und das ist es nicht. Also ich würde euch einfach abraten vom Gebrauch oder auch schon nur dem Glauben an eine solche Übersetzung. Was es bedeutet, ist, dass wir Dinge als angenehm oder als unangenehm erleben. Der Begriff Vedana kann verstanden werden als die Lustkomponente einer Erfahrung. Wie viel daran finde ich interessant, behaglich, lustvoll, angenehm oder Gegenteil, unlustvoll, unbehaglich, uninteressant. Es ist also keine emotionale Qualität, es ist ein mentaler Bewertungsakt. Das meiste davon ist mental, nicht ganz alles, ja. Dass ihr lieber 35 Grad Temperatur habt als 75, das ist nicht ein mentaler Akt, das ist eingebaut. Ja, das ist ein bisschen was ist hart verkabelt, aber das meiste an Vedana in unserem Leben ist mentaler Natur. Ob ihr lieber Bartok-Streitquartette mögt oder Grunge-Rock, ist im Wesentlichen eine Frage der Konditionierung und ist nicht hart verkabelt bei den meisten, glaube ich wenigstens. Die Qualität, ob uns etwas behagt oder nicht, ist von unglaublich gewichtiger Konsequenz. Damit steht und fällt die gesamte Achtsamkeitsökonomie. Weil das, was uns behagt, dem gewähren wir unsere Achtsamkeit gerne, freiwillig und ausschließlich und in großzügiger Weise. Was uns nicht behagt, hat es schwerer. Sobald es unangenehm wird, tendieren wir dazu, zurückzunehmen. Ja? Wir werden weniger weit, wir sind weniger gewährend, wir sind weniger interessiert. Das ist mir so, nein, danke. Ja. Ja, bitte. Ja. Diese Neigung des Geistes auf das Angenehme hin, dass wir mit Aufmerksamkeit bedenken und weg von Unangenehmen, ist ganz, ganz wichtig. Und darin erleben wir unsere stärksten Konditionierungen. Wenn wir die Achtsamkeit im Bereich von Vedana schulen, dann untersuchen wir von allen Dingen, die auftauchen, zuallererst von den Ablenkungen in unserer Meditation, ob sie angenehmer oder unangenehmer Natur sind. Ob sie äußerer Herkunft sind, also ob sie gehört, gesehen, gerochen, geschmeckt werden, gefühlt werden, oder ob sie innerer Natur sind, das heißt mentalen Ursprung haben, in unserer Erinnerung oder Fantasie auftauchen. Bei einer genaueren Untersuchung dieser Bewertungen unseres, laufenden Bewertungen unseres Geistes, ja, das läuft, während ihr hier zuhört. Ja. Es gefallen euch Dinge und es missfallen euch Dinge. Mit Sicherheit. Ich weiß das. Ich sehe das. Dieser Prozess ist strukturell. Ja, das ist nicht etwas, das wir zweimal am Tag machen, sondern das findet in fortlaufender Weise statt. Und es bestimmt in fortlaufender Weise, woran wir unsere Aufmerksamkeit geben. Und erinnert euch, was wir nicht mit Aufmerksamkeit bedenken, das verstehen wir nicht, das erfassen wir nicht und folglich können wir daraus nichts lernen. Und die Dinge, aus denen wir nicht lernen, die haben die leidige Angewohnheit, sich zu wiederholen in unserem Leben. Und die wirkliche Tragik dieser kleinen Achtsamkeitsgeschichte ist die, dass wenn uns Dinge nicht behagen, dann neigen wir dazu, wenn wir ungeschult sind oder einfach hausgewohnt unseren Neigungen folgen, dann tendieren wir dazu, unsere Aufmerksamkeit zurückzunehmen. Und es passiert etwas Unangenehmes, ich nehme meine Aufmerksamkeit zurück und die Chancen, dass ich mitkriege, was dort genau läuft, sind sehr gering geworden plötzlich, weil meine Aufmerksamkeit weg ist. Und weil meine Aufmerksamkeit weg ist und ich nicht mitkriege, was läuft, werde ich wahrscheinlich mit dieser Situation auf irgendeine Weise wieder konfrontiert. Weil mein Mangel an Verständnis einer der besten Garanten ist, dass sich etwas wieder manifestiert in meinem Leben. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil in dieser kleinen Dynamik liegt eine große Menge unseres Leidens und der Wiederholung in diesem Leiden begründet. Ihr seid alle alt genug, um sehr wohl zu wissen, dass wir sind oft nicht sehr originell in unserem Leiden. Nicht? Wir haben ein paar erlesene Tragiken in unserer Biografie und ganz vieles an unserem Leiden oder unserer Schmerzerfahrung ist grässlich monoton. Und wir wiederholen uns. Wir sind nicht sehr kreativ dort. Und das hatte das damit zu tun, einerseits die Erkenntnis dieser Monotonie, andererseits die Unfähigkeit, aus ihr auszusteigen. Das hatte das damit zu tun, dass unsere Achtsamkeit essentielle Partien dieser Leidensdynamik ausblendet oder einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Einer der Sündenböcke im buddhistischen Pandemonium ist eine Qualität, die nennt sich Unwissenheit oder die polemische Version davon, das ist die Verblendung. Und auf einer ganz simplen energetischen Ebene bedeutet Unwissenheit ein Mangel an Sensibilität. Das bedeutet, ich bin dickhäutig, ich bin taub, ich kriege nicht mit, was läuft. Das ist, was ein Mangel an Achtsamkeit tut. Es bringt Dickhäutigkeit hervor. Es macht uns taub und stumpf für die Vorkommnisse in unserem Erleben, in der Dynamik unseres Wünschens und in der Dynamik der Resultate eines irregeleiteten Wünschens. Ihr beginnt zu ahnen, weshalb diese Achtsamkeitsschulung eine solch zentrale Rolle im Geistestraining einnimmt und weil sie so unmittelbar wirksam ist und anwendbar. Ja, selbst wenn ihr keine spirituellen Ambitionen habt damit, sind die Früchte am Weg von beträchtlichem Interesse, weil sie so unmittelbar in die Schmerzlichkeit in unserem Leben oder in das Enttäuschende in unserem Erleben einzugreifen vermögen und zu erhellen vermögen, wo wir unfreiwillige Mittäter sind, wo wir unseren nicht eingestandenen Eigenanteil investieren in unserer Leidensdynamik, unter der wir die wir beklagen. Die dritte Grundlage der Achtsamkeit, von der Buddha spricht, ist jene des Gemütes, Cittanupassana, die Untersuchung oder die Aufmerksamkeit, die wir auf Grundlage unserer Gemütsverfassungen etablieren. Gemüt ist hier Emotion. Gemüt ist auch die Willensdynamik, das ist drin, also Wunsch. Alles, was wir als Herzensverfassung, als Seelenlage, als Gefühl benennen können, gehört in diesen dritten Bereich. In Begriffen buddhistische Geistesschulung findet in diesem Bereich das meiste an Leiden statt, das meiste an Läuterung statt und Klärung. Es ist die affektive Komponente meines Erlebens. Die vierte Grundlage der Achtsamkeit ist jene der Kommentarzeile. Es sind die Geistesinhalte, nicht nur die Geistes- oder Gemütsverfassungen, sondern es sind die konkreten, bildhaften, für die Begabten unter euch, auditiven und für den Rest von uns die diskursiven Prozesse, die stattfinden in unserem Geist. Also damit, womit wir die Welt kommentieren, benennen, uns begrifflich verfügbar machen. Die Abfolge in den Texten dieser Grundlage ist Körper, Gefühlstönung, das ist Vedana, mein Begriff dafür, oder Fred braucht diesen auch gelegentlich. Die dritte ist Gemüt und die vierte ist Dhamma, das heißt die Geistesinhalte. Das ist die kanonische Abfolge. Die Praxis scheint mir öfters nicht, sich an die kanonische Abfolge zu halten. Aus der Pragmatik ist es gelegentlich so, dass mir etwas angenehm ist oder unangenehm, bevor ich weiß, was es ist. Jetzt, diese Grundlagen sind nominale Kategorien. Jedes Ereignis in meinem Erleben hat eine Körperkomponente. Ihr könnt nicht etwas erfahren, ohne dass ihr verkörpert seid. Jedes Erfahren, jedes Ereignis in einem meiner Sinne, das stattfindet, hat eine hedonische Komponente, hat einen Lustcharakter oder einen Unlustcharakter. Manchmal ist er so subtil, dass ich ihn als neutral bezeichne, weil ich in der Praxis spüre ich die meistens nicht. Ja. Es ist sehr schwierig, etwas wirklich Neutrales zu spüren. Meistens sind sie von feiner Lustbetonung oder feiner Unlustbetonung und wir kriegen sie gerade knapp mit. Und es dauert eine Weile, bis wir mitkriegen, in welche Richtung sie tendieren. Die wirklich Neutralen kriegen wir öfters einfach nicht mit, weil sie eh nicht interessant genug sind, dass wir auf sie aufmerksam werden. Jedes Ereignis in meiner Erfahrung hat eine affektive Komponente, ist mit einem Akt von Vergnügen, Missvergnügen, Trauer, Freude, Euphorie, Niedergeschlagenheit oder so verbunden. Und jeder Akt, jedes Ereignis in meinem Erleben wird einem Prozess von Sinnfindung und Bedeutungsgebung unterzogen, was uns berührt in unseren Sinnesfeldern, was wir wahrnehmen schließlich, was wir apperzipieren. All das fördert eine Benennung. Auch ohne großen Benennungswimmel neigen wir dazu, unsere Erfahrung in ihrer unmittelbaren Anschaulichkeit vorsprachlich auf einer abstrakteren Ebene einzuordnen. Wir neigen dazu, sie abzugleichen mit Erinnerungen. Wir verbegrifflichen uns unsere Welt. Sonst ist sie nicht reflektierbar, sonst ist sie nicht mitteilbar. Ja, und wir sind in einer wunderbar anschaulichen, wunderbar unmittelbaren, aber sprachlosen Soheit drin. Ja. Das brauchen wir. Wir können nicht ohne. Aber sobald wir unseren Freunden erzählen, was gelaufen ist, müssen wir eine Ebene höher gehen oder tiefer, wenn ihr so wollt, und abstrahieren. Wir müssen das, was wir erlebt haben, bebildern. Wir wählen Metaphern, Analogien, Gleichnisse und beginnen zu sprechen. Wir ordnen unser Erleben einzelnen Begriffen zu. Wir verarbeiten unsere Wahrnehmungen und enden mit Gedankengebilden. Das ist etwas, das im vierten Kanal passiert. Ich stelle mir diese vier Grundlagen von Achtsamkeit quasi als vier Kanäle vor. Ja. Oder ihr könnt sie euch vorstellen als vier verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe Ereignis in unserer Erfahrung. Jetzt der Clou an der Sache ist, dass bestimmte Kanäle, sagen wir Kanal 4, die Kommentarzeile, die neigt eher zur Verselbstständigung. Dort läuft viel mehr. Ja, wenn genug Ladung ist, Kanal 3, affektive Ladung, dann läuft auf Kanal 4, geht der Teufel ab. Ja, das sind die Stories, da ist die Plotline, das sind die, die großen Klagen, die großen Dramen. Ja. Und der Protagonist, das bin immer ich. Ja. Und es ist sehr schwierig, dort achtsam zu sein auf die kausale Verkettung oder auf das Zusammenspiel, auf unseren eigenen Anteil dort drin, auf unsere Möglichkeiten, dort auszusteigen oder zu dämpfen oder zu schlichten. Es ist sehr schwierig dort, wenn die Wellen hoch genug gehen. Deshalb macht es mehr Sinn, dass dort eine emotionale Ladung ist, dass wir starten, Kanal 3 zu sein, ja, wir wütend werden und wir plötzlich zu denken beginnen an all die Situationen, in denen wir früher wütend waren oder an all die Situationen, in denen selbige Person uns wütend gemacht hat. Und wir es nicht nur mit dieser jetzigen Situation zu tun haben, sondern mit einem Komposit von Erinnerungen aus, sagen wir, 35 Ehejahren. Und eine Unzahl an unübersehbaren Situationen, dieselbe Ungerechtigkeit. Und dort ist es sehr schwer, geistesgegenwärtig ins zeitlose Gewahrsein zurückzukommen. Und deshalb macht es mehr Sinn, einfach zurückzappen auf Kanal 1, Körper. Wut, das ist auf Körperebene für mich eine stechende, heiße, enge Empfindung irgendwo im oberen Teil meiner Magengrube. Und das ist mir sehr viel aushaltbarer. Ja, es ist sehr viel weniger assoziationsträchtig. Es verselbstständigt sich weniger. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit dort zu halten vermag, was selten genug vorkommt, wenn wirklich Wut anbrandet, dann hört es auf. Es hört auf nicht in 6 Stunden, sondern es hört viel, viel früher auf. Ja, und es macht nicht mehr Geschichten. Es bleibt eine Körperempfindung, unangenehmer Natur, und wenn ich meinem Impuls, das Unangenehme zurückzuweisen, zu widerstehen vermag und meine Aufmerksamkeit verkörpert halte, dann ist dieser Schub sehr bald einmal am Abklingen, weil es wirklich schwierig ist, wütend zu bleiben, ohne etwas zu denken dabei. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Es ist nicht der natürliche Zustand unseres Geistes, sondern wie alle Zustände geht er auf Grundlagen zurück. Und wenn die nicht da sind oder wenn die Voraussetzungen krümelt, dann krümelt der nachfolgende Zustand gleichermaßen. Also es macht aus praktischen Gründen sehr viel Sinn, wenn wir das Zappen lernen. Wenn wir nicht Zappen lernen, dann sind wir im Kanal 4. Das ist die Kommentarwelt, in der wir leben. Das hat man uns antrainiert und das ist, was wir gut können. Es macht also sehr viel Sinn, dass wir lernen, überhaupt zu konstatieren, dass diese Kanäle vorhanden sind. Das ist ein Teil dessen, was wir tun hier. Und es macht sehr viel Sinn, dass wir Körperachtsamkeit üben, als einem vielleicht ungewöhnlichen Feld für das Gewahrsein, aber einem sehr wirkungsvollen und aus praktischen Gründen sehr heilsamen Feld. Weil der Körper sich nicht verstellt, weil er ganz unmittelbar spricht, weil er weniger assoziationsträchtig ist in seinen Manifestationen. Diese 4 Grundlagen der Achtsamkeit sind ein Langzeitprogramm. Ich fürchte, wir kriegen das nicht rein in 2,5 Tage. Aber es ist mir wichtig, dass ihr Kenntnis nehmt von dem Segment, in dem wir hier arbeiten, dass das zu etwas Größerem gehört und wozu dieses gedacht ist, dass ihr auch die Radikalität eurer Übung versteht, die ihr leistet, wenn ihr versucht, diesen vermeintlich unwiderruflichen Zusammenhang zwischen angenehm und bereitwilliger Aufmerksamkeit und unangenehm und Desinteresse oder Abneigung zu entkoppeln. Das ist ein ganz, ganz radikaler Schritt in der Befreiung von Menschenherzen. Und die Achtsamkeitsschulung setzt genau dort ein. Ich habe heute Nachmittag gesagt, komplexe Situationen entscheiden sich immer daran, wie wir gelernt haben, sie zu verstehen, wie wir das Wesentliche vom Unwesentlichen scheiden. Und das ist vielleicht die Genialität und der Beitrag buddhistischer Geistesschulung. Das ist diese Achtsamkeit und ihre Ausbildung und ihre Anwendung am Beispiel diese vier Grundlagen oder den Möglichkeiten, sie über diese vier Grundlagen zu bewegen, zukommt. Dass diese Fähigkeit, diese Ausbildung, diese Achtsamkeit in einer kompetenteren Weise, in einer tiefgreifenderen Weise, unseren Leidensdruck zu mindern, den Leidensanteil. Und uns mit dieser Welt und ihrer Hinfälligkeit auszusöhnen. Das heißt, wir werden immer noch älter und wahrscheinlich werden wir immer noch krank und gelegentlich machen wir Mist. Und achtsam sein heißt nicht, dass wir nicht mehr hinfallen. Es heißt nicht, dass wir nicht mehr schusseln. Es heißt, dass wenn wir hinfallen und wenn wir schusseln, dass wir nicht mehr auskneifen. Wir schauen, worüber wir gestolpert sind. Wir schauen, was wir angestellt haben. Wir kneifen nicht mehr aus, wir rennen nicht mehr weg. Ja? Nur weil wir Achtsamkeit üben, heißt nicht, dass wir unsere Köpfe nicht mehr anschlagen oder unsere Beine nicht mehr brechen. Es heißt, dass wir schauen, worüber wir gestolpert sind und wie das zustande gekommen ist. Wir schauen uns die Ursachen an, wir schauen uns die Umstände an und vor allem schauen wir uns die Neigungen des Geistes an, uns zu verurteilen, uns schuldig zu sprechen und uns lange Schimpftiraden zu halten. Die landesübliche Vorstellung von Achtsamkeit ist grässlich. Die heißt, pass auf. Ja. Und das ist nicht, ich hoffe, das habt ihr verstanden, das ist nicht, was der Buddha damit meint. Das ist nicht, was wir ausbilden. Wir bilden nicht einfach eine Kontrollinstanz aus, die uns soziale und andere Peinlichkeiten künftig ersparen soll. Wir bilden eine tiefgreifende Fähigkeit des Geistes aus, die der Erkenntnis dient. Darf ich aufhören mit einem kleinen Bild, das einer meiner Lehrer in Thailand gegeben hat? Und das ist, er versucht das Verhältnis von Geist, Achtsamkeit und Erkenntnisfunktionen in eine kleine Analogie zu hüllen. Und das Bild ist jenes eines Mannes, der mit seinem Nachen auf den langsam fließenden Strom hinaus rudert, dort vor Anker geht und Lotusstängel schneidet. Ja, er öffnet den Arm, umfängt die Lotusstängel und schneidet sie. Der Nachen ist der Geist, das Gemüt, ja, die Summe unseres Kontinuums von Erleben. Was es mit Denken, Wollen, Fühlen, Wahrnehmen, Verarbeiten zu tun hat. Buddhistische Psychologie unterscheidet diesen Geist nicht. Sie sagt, dieser Geist ist einerseits völlig strahlend und glücksfähig, erleuchtungsfähig, auf der anderen Seite ist dieser Geist Gegenstand von allerlei Trübungen und Heimsuchungen. Das Bild des Bootes, des Nachens, das hinausgeht, ist der Geist auf dem Strom. Das, was den Nachen hält von der Abdrift, wenn der Bootsmann seinen Anker auswirft, damit das Boot nicht wegtreibt, das ist die Achtsamkeit. Das ist, was der Buddha mit Sati meint. In einem sich bewegenden Strom erlaubt uns Sati, Einzelaspekte dieses Erlebens herauszugreifen. Sie erlaubt uns, vor Ort zu bleiben. Die Hand, die Lotusstängel umfängt und biegt, ist eine Qualität, die der Buddha weises Ergründen nennt. Und die andere Hand, die die Klinge führt, ist der Akt der Erkenntnis, also Banya, die Weisheit selbst. Jetzt, ihr versteht, dass ohne Sati, ohne die Verankerung, ohne die Fähigkeit des Geistes der großen Drift zu widerstehen, findet nichts von all den darauffolgenden Sachen statt. Ja, wir treiben einfach weiter. Wir treiben weiter auf Sinneseindrücken, auf unseren affektiven und kognitiven Reaktionen auf diese Sinneseindrücke und wir driften. Und in dem Maße, in dem das uns behagt, haben wir ein gutes Gefühl, wir fühlen uns vitalisiert. Die Energie unseres Herzens zerstreut sich. Das ist eine grässliche Präzision in diesem Wort. Zerstreut sich über unsere Sinne hinaus. In dem Maße, in dem wir Unangenehmes erfahren, ist es genau dasselbe. Nur, dass es uns nicht gefällt dabei. Aber es ist nicht, dass sich etwas grundsätzlich geändert hätte. Es braucht diesen Anker. Es braucht diese Fähigkeit, in dem Getöse, in dem Geschiebe unserer Sinnesdaten und unserer Reaktionen auf diese Sinnesdaten. Es braucht die Fähigkeit, uns zu verankern, uns zeitweilig bei etwas zu halten, das uns erlaubt, dieses Etwas genauer zu untersuchen, genauer zu ergründen und zu erkennen. Gut, ich freue mich, dass es weitergeht morgen. Wir haben noch einen ganzen Tag und noch ein ganzes Leben. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit.